Das Druck gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Liebe Geschwister, bevor wir anfangen, dass die, die hinten sitzen, bitte nach vorne kommen, denn es ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass man zusammensitzt, barakallahu fikum, wa jazakumullah khairan. Der Unterricht heute, und es ist der vorletzte Unterricht aus dem Buch von Imam Ahmad bin Hafiz al-Hakami, rahimahullah ta'ala, 200 Fragen zur islamischen Aqida. Insha'Allah ta'ala werden wir heute das Thema behandeln, nachdem wir das letzte Mal über das Verhalten der Muslime gegenüber ihrem Führer gesprochen haben. Heute sprechen wir über Al-Amr bin Ma'ruf wa Nahi anil Munkar, und das ist die 220. Frage im Buch. Das ist die 220. Frage im Buch. Der Autor fragt: Für wen ist es Pflicht, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten? Und welche Stufen gibt es bezüglich dieses Gebotes? Das ist sehr, sehr wichtig, natürlich für uns, dieses Thema, liebe Geschwister. Denn eine Gesellschaft kann nur eine gute Gesellschaft sein, wenn man auch das Gute in dieser Gesellschaft tut. Aber bekanntlich tun nicht alle das Gute in einer Gesellschaft. Und wenn es Leute gibt, die das Schlechte machen und das Schlechte verbreiten, so dauert es nicht lange, bis eine Gesellschaft das Üble tut. Liebe Geschwister, vielleicht habt ihr ein paar Dinge gesehen, jetzt bezüglich der Wahl, die wird jetzt irgendwann am Ende des Jahres sein. Es gab tatsächlich Politiker, möge Allah azza wa jalla diese Leute recht leiten, sie haben damit Politik gemacht, dass sie die Inzest erlauben wollen. Es soll erlaubt sein, dass ein Vater mit seiner Tochter schläft, denn sonst würde man die Leute in ihren Gelüsten einschränken. Was denkt ihr, wo sind die Grenzen bei solchen Menschen? Gibt es Grenzen? Und wenn dieser Fassad, wenn dieses Verdorbene unter den Leuten verbreitet wird, dann dauert es nicht lange, bis die gesamte Gesellschaft verdorben ist, weil die Mehrheit meistens jene sind, die das Gute oder das Schlechte tun. Das Schlechte tun. Haben wir auch schon gelernt. وَإِن تُطَعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Und wenn du den meisten, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, auf der Erde folgen würdest, so würden sie dich zum Weg Allahs bringen oder vom Weg Allahs wegbringen? Vom Weg Allahs subhanahu wa ta'ala wegbringen, liebe Geschwister. Und daher werden wir uns heute inshallah ta'ala mit dem Guten gebieten beschäftigen und mit dem Schlechten verbieten. Das ist eine Sache, die in unserer Religion bestätigt ist. Mal angenommen, lieber Bruder, dein eigener leiblicher Bruder nimmt Drogen. Oder deine Schwester geht in die Diskothek und hat einen Freund. Mal angenommen, dein Freund sieht sich schlechte Filme an oder redet schmutzige Wörter. Oder deine Freundin, oh Schwester, trägt kein Hijab und lästert über andere Schwestern. Als Muslim darfst du nicht einfach über so eine Sache hinwegsehen. Allah Azza wa Jal sagt, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die zu den Nationen hervorgebracht wurde. Mit anderen Worten, ihr seid die besten Menschen. Warum? Allah erklärt das. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ihr gebietet das Gute. Jetzt kommen die Gründe, warum die Muslime die besten Menschen sind. Ihr gebietet das Gute. Und ihr verbietet das Schlechte. Und ihr glaubt an Allah. Eine Frage: Sind wir die beste Gesellschaft, wenn wir diese Bedingung nicht erfüllen? Antwort: Nein. Was unterscheidet uns dann von anderen Leuten? Wir sind nur die beste Gemeinschaft, die Allah Azza wa Jal einzig und alleine den Muslimen zugeschrieben hat, wenn wir auch diese Bedingungen erfüllen. So wie die Ummah in ihrem jetzigen Zustand ist, sind wir mit Sicherheit nicht die beste Gemeinschaft. Wallahi al-Azim, sind wir nicht die beste Gemeinschaft, denn wir haben einen Status erreicht. Wir haben eine Situation erreicht, wo wir einander das Schlechte gebieten und das Gute verbieten. Ein Mädchen kommt zu ihrer Mutter. Sie sagt ihr, oh Mama, ich möchte jetzt den Hijab tragen. Allah Azza wa Jal hat mich recht geleitet und ich möchte nur sein Wohlgefallen verdienen. Nichts anderes ist mir wichtiger in diesem Leben, als dass Allah Azza wa Jal mit mir zufrieden ist. Was hört sie als Antwort? Oh meine Tochter, wenn du diesen Hijab anziehst, dann werden wir dich aus der Wohnung herausschmeißen. Wir haben von einem Fall gehört, liebe Geschwister, eine Schwester hat uns das erzählt, sie wollte den Hijab tragen und die wohnten in so einer vornehmen Gegend. Da sagte die Mutter zu ihr, ehe ich nicht den Hijab trage, die islamische Bedeckung, wirst du es lange nicht tun. Inshallah, subhanallah. Was hat sie gemacht? Sie gebietet ihr das Gute oder das Schlechte? Das Schlechte. Und daher sollten wir eine Sache verstehen. Wir sind momentan, wir Muslime, ich rede bei uns Muslime, über die Allah Azza wa Jal gesagt hat, ihr seid die Beste, hä? Ihr seid die besten Menschen. Über diese rede ich gerade, über die Muslime. Wie können wir die besten Menschen sein, wenn wir einander das Gute verbieten und das Schlechte gebieten, genau umgekehrt zu dem, was Allah Azza wa Jal will. Heutzutage, du siehst Jugendliche, du siehst Jugendliche, die gucken sich versaute Filme an. Es gibt eine Serie, subhanallah al-Azim, ein Bruder hat mir erzählt, er hatte damals eine angestellt bei sich im Laden und die sagte zu ihm, ich kann nur bis zu dem und dem Zeitpunkt arbeiten. Er sagte, ich brauche dich länger, du musst hier noch das und jenes tun. Die sagt, nein, ich muss nach Hause, weil da läuft meine Serie in the city. Ich denke, viele verstehen, was ich meine, richtig? Na, subhanallah al-Azim, schaut mal. Und diese gehen zu anderen Jugendlichen und sagen, guckst du nicht auch die Serie? Warum? Das ist so eine spannende Serie. Das ist so eine schöne Serie. Er gebietet ihm das. Das Schlechte, wal-Iyadu billah. Dein Bruder kommt zu dir, weil du praktizierend geworden bist. Du hast jetzt einen Bart, du trägst eine Jalabiya und du tust das Gute und verlässt das Schlechte. Er sagt, schau mal, was mit dir geworden ist. Du bist wie ein alter Mann. Hast du kein Leben mehr? Bist du etwa mit diesem Leben am Ende so, dass du dieses Leben hinweggeworfen hast? Der gebietet ihm das Schlechte, wal-Iyadu billah. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, ihr seid die beste Gemeinschaft, ihr Muslime. Warum? Ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Schlechte. Und ihr glaubt, das ist das Wichtigste, an Allah. Denn derjenige, der an Allah glaubt, er wird auch diese Dinge tun. Derjenige, der an Allah Azza wa Jal glaubt, er wird diese Dinge tun. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, man ra'a minkum munkar, falyughayyirhu biyadih. Derjenige, der von euch ein Übel, ein Munkar sieht, so soll er es mit der Hand verändern. Dieses Übel, er soll dieses Übel hinwegnehmen. Fa'in lam yastatir, fabilisanih. Aber wenn er dazu nicht in der Lage ist, dann soll er das Übel mit was verändern? Mit der Zunge. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn er das nicht mit der Hand verändern kann, das Übel, dann mit der Zunge. Wenn er das auch nicht mit der Zunge verändern kann, dann hasst er diese Sache im Herzen, und das ist der schwächste Iman, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber Klammer auf, es ist immer noch Iman. Klammer zu. Verstanden? Das ist der schwächste Iman. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn hier nicht vom Islam ausgeschlossen, sondern er sagte, das ist die schwächste Form des Iman, aber es ist noch Iman. Liebe Geschwister, diese Sache ist für uns sehr, sehr wichtig. Wie kannst du behaupten, dass du deine Geschwister im Glauben liebst, wenn du siehst, welche schlimme Sünden sie machen und du weißt, dass wenn sie auf diesem Weg sterben, dann wird es nicht gut für sie aussehen und du belässt die Sache einfach so. Wallahi al-Azim, man kann hier nicht davon sprechen, dass du deine Geschwister liebst. Denn wenn du deine Geschwister lieben würdest, dann würdest du für sie genau das lieben, was du für dich selber liebst. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? Was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bezüglich dieser Tatsache? Shahid? حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Niemand von euch ist gläubig, bis für seinen Bruder oder Schwester das liebt, was für sich selber liebt. Ich frage dich, möchtest du in das Paradies? Antwort, okay. Möchtest du auch, dass dein Bruder in das Paradies geht? Dann hast du den Hadith verstanden. Wie kommt dein Bruder in das Paradies? Indem in die Disco geht? Indem eine Freundin hat? Indem einen Joint raucht? Indem dieses und jenes macht? Nein, so kommt dein Bruder nicht in das Paradies. Das weißt du, das weiß aber weil du die Rechtleitung hast, musst du ihn dazu bringen, dass dieser Rechtleitung folgt. Mafhum? So ist die Sache bei uns in der Religion. Denn wir sind eine Gemeinschaft, liebe Geschwister. Wir sind ein gemeinsamer Körper. Wir müssen für uns das Beste lieben. Warum? Weil dieses von Allah Azza wa Jal geliebt wird. Und was Allah liebt, das liebst du. Und was Allah Azza wa Jal nicht liebt, das liebst du auch nicht. Das ist eine gewaltige Regel bei uns im Islam. Wenn du weißt, Allah liebt es nicht, dass du dich unter nackten Frauen befindest, wie viele Brüder, viele Muslime heutzutage in Schwimmbäder gehen, besonders bei so einem Wetter, dann darfst du das nicht lieben, auch nicht für ihn, und du versuchst dieses zu ändern. Und hier ist etwas interessant, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns verschiedene Situationen in dieser Überlieferung erwähnt. Wenn du kannst, änderst du es erstmal mit der Hand. Wenn nicht, dann mit der Zunge. Wenn nicht, dann mit dem Herzen. Und das ist der schwächste Iman. Frage an euch. Gibt es immer Situationen, wo du etwas mit der Hand ändern kannst? Antwort? Nein. Ein Beispiel. Janaza, wisst ihr alle, was eine Janaza ist? Totengebet. Okay? Mal angenommen. Du kommst zu einem Totengebet und die Ahbash haben dieses Totengebet in der Hand. Okay? Dann siehst du 200 von diesen Ahbash, die machen gerade Bid'a ohne Ende. Jetzt kommst du als einziger Motivierter von Ahl Sunnah wal Jama'ah und dann willst du das Übel ändern. Weißt du, was es gibt an diesem Tag? Eine zweite Janaza. Ja oder nein? Hast du hier in diesem Falle die Möglichkeit, das mit der Hand zu ändern? Nein. Okay. Eine andere Sache. Dein Sohn, er ist 14 Jahre, 13 Jahre, noch minderjährig, weiß noch nicht, wie die Welt läuft. Und der kommt zu dir nach Hause und du entdeckst in seinem Zimmer eine Alkoholflasche. Kannst du das Übel hier mit der Hand ändern, indem du die Alkoholflasche kaputt machst? Antwort? Nein. Also das schon, ja, aber jetzt, ich dachte jetzt mit eigener Situation. Du kannst hier die Alkoholflasche zerstören und du änderst hier Al-Munkar mit was? Mit der Hand. Mit der Hand. Deswegen ist die Situation immer abhängig davon, ob du in der Lage bist, eine Sache mit der Hand zu ändern oder mit der Zunge, von der Situation, in der du gerade drin steckst. Manchmal geht das, manchmal nicht. Warum hat der Prophet uns verschiedene Situationen erklärt? Weil du nicht immer alles mit der Hand ändern könntest. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass wir am liebsten alles mit der Hand ändern würden. Richtig? Ja oder nein? Es gibt ein paar Brüder, die ganze Sache falsch verstanden haben. Die lesen so einen Hadith, der sagt dir, das Beste ist natürlich alles mit der, was zu ändern, mit der Hand. Wir haben ja hier keine Meinungsverschiedenheit mit ihm. Die Frage ist ja immer, ob das geht. So, dann wohnt er in einem Kufferland. Eine Frage, im Kufferland tragen die Frauen Niqab? Ja oder nein? Nein. Das ist klar. So, jetzt will er eine Sache mit der Hand ändern. Er ist draußen. Und er sieht ein halbnacktes Mädchen. Ja, weißt du eigentlich, wo du bist, in welchem Land? Ich denke, er weiß es nicht. In der Kirche sagt man, Gott hätte einen Sohn, ja oder nein? Ja oder nein? Ist das das Übelste aller Übel? Kannst du es ändern? Antwort, nein. Es ist nicht immer in unserer Hand, etwas zu ändern, wenn man dazu nicht in der Lage ist. Du kannst nicht immer das so ändern, wie du es willst. Erinnert euch damals an die Ereignisse, die da gewesen sind, als diese Verbrecher über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Schlechtes berichtet haben. Wir brauchen alle nicht darüber zu reden, dass wir alle gebrodelt haben. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Und wir brauchen alle nicht darüber zu reden, dass wir Dua gegen diese Leute gemacht haben, mit Sicherheit. Aber eine Sache ist klar. Auch wenn du gerne eine Sache mit der Hand ändern möchtest, es geht nicht immer. Weil du musst manchmal damit rechnen, dass die Änderung dazu führt, dass du danach Besseres oder Schlimmeres bekommst. Na? Schlimmeres. Der Prophet Mohammed wurde beleidigt, richtig? Wissen wir alle, ja? Im Übrigen, dieses Bild, was sie gezeigt haben, das ist das Bild von ihrem Großvater. Denn der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist ein hübscher Mann und die könnten niemals die Schönheit von diesem gewaltigen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam sich überhaupt nur erdenken. Liebe Geschwister, also haben sie ein Bild von ihrem Großvater gemacht, diese Nazis, der genauso hässlich ist wie sie. Möge Allah azza wa jalla ihnen geben, was sie verdienen. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber, Yahi, du willst eine Sache ändern, zu der du nicht fähig bist zu ändern. Was haben wir gesehen? Viele Brüder haben sich rein versteift und gesagt, wir brauchen nicht über ihre Absicht zu reden. Wir wissen, sie lieben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber die Methodik ist wichtig. Nicht nur, dass du eine Sache vorhast, dass du Begeisterung, Enthusiasmus hast für eine Sache, sondern es muss auch was gegeben sein, die Situation. Frage, was ist schlimmer? Dass einige Verbrecher den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schlecht zeigen oder dass Allah in der Kirche beleidigt wird. Was ist schlimm? Von Scharia her. Na. Dass Allah beleidigt wird. Wissen wir, dass in jeder Kirche Allah beleidigt wird, weil sie sagen, Allah hätte einen Sohn? Antwort. Was wäre unsere Aufgabe nach dem Maßstab dieser Leute? Reinzustürmen und mit einem Salafistenkommando alles niederzusetzen. Richtig? Ja oder nein? Ich frage euch. Nochmal, was ist schlimmer? Den Propheten Muhammad zu beleidigen, egal auf welche Art und Weise, oder Allah zuzuschreiben, dass er einen Sohn hat? Nein. Allah zuzuschreiben, dass er einen Sohn hat. Hört mal, was Allah Azza wa Jalla sagt über diese Sache. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Und sie sagen, die Götzendiener, Allah hätte sich einen Sohn genommen. Allahu Akbar, jetzt kommt Ayat, die das Herz sprengen. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله عز وجل sagt, fast würde der Himmel brechen über das Wort, was sie ihm beigesellen, dass Allah, Ar-Rahman, der Al-Abama, ein Kind hat. Fast würden die Himmel zusammenbrechen und die Berge auseinanderfallen und die Erde sich spalten, weil sie sagen, Allah hätte sich einen Sohn genommen. Klein oder groß? Groß. Fein. Können wir das ändern in den Kirchen? Ja oder nein? Lasst uns bitte realistisch sein. Ich möchte hier nicht einen, der mir antwortet, ich habe 4 Rambo-Filme geguckt. Ich will, dass wir realistisch antworten. Dieses Land gehört uns oder nicht? Nein. Bedeutet, wir können hier den Leuten keine Vorschriften machen, wie sie zu leben haben. Wir machen Dauer, ohne Frage. Und erklären den Leuten das Gute und das Schlechte. Aber, wenn sie Kufr machen wollen, du kannst das nicht ändern. Auch wenn du willst. Richtig? So ist die Sache. So ist die Sache, lieber Achim Karim. Deswegen, wenn wir eine Sache ändern möchten, dann müssen wir in der Lage dazu sein. Aber ich sage auch gleichzeitig, wir sind nicht diejenigen wie diese A'udhu Billah, da waren Muslime, als diese Shayatin, diese Satane, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigt haben. Was haben die gemacht? Die haben Rosen an diese Nazis verteilt. Ja, mashallah, die Dawa kommt zur richtigen Zeit für dich. Der hat Rosen verteilt, so. Ja, oh, komm, lass uns doch mal ein Teechen trinken. Schaut mal, subhanallah, dieses machen wir nicht und das andere machen wir auch nicht. Sondern wir müssen immer gucken, wie wir eine für uns Situation schaffen können, wo wir auf beste Art und Weise gehandelt haben können. Deswegen haben wir in dieser Zeit viel Dawa gemacht, viel den Leuten erklärt, wer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist und dass er der absolut beste Mensch ist. Was willst du sonst machen? Du hast keine andere Möglichkeit in diesem. Du bist nicht in Saudi-Arabien. Wenn einer kommt und er beleidigt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, haben die entsprechende Gesetze. Sag. Da kannst du auch sicher sein, dass dieses Gesetz angewendet wird. So ist die Sache. Aber das kannst du hier nicht machen, weil du hier in diesem Land bist, liebe Geschwister. Und wir werden das noch näher erklären, dass du eine Situation immer nur nach deiner jeweiligen Lage ändern kannst, liebe Geschwister. Aber du solltest wissen, es gibt Leute, du möchtest das Übel an ihnen ändern, aber sie akzeptieren das nicht. Deswegen solltest du dieses wissen, dass wenn du auch zu den Leuten gehst und das Beste für sie möchtest, ja, Achi, rauch keinen Joint. Er sagt dir, das ist meine Sache, lass mich in Ruhe. Du lebst dein Leben, ich lebe mein Leben. Obwohl, subhanallah, kommst du zu ihm, weil du möchtest, dass er ins Paradies geht, Antwort. Er denkt, du kommst zu ihm, um ihn zu ärgern. Ist es so, Antwort? Nein. Du sagst zu deiner Schwester, bedecke dich. Damit Allah Azza wa Jal dich zu den tugendhaften Frauen zählt. Was sagt sie dir? Ach, du willst mir doch nur mein Leben vermiesen. Das ist meine Meinung, weil sie das so gelernt hat hier. Meine Meinung, meine Meinung, meine Meinung. Und du willst für sie das Beste. Wallahi, weder kriegst du Geld dafür, wenn sie einen Hijab anzieht, kriegst du Kohle dafür. Aber du möchtest einfach nur für sie das Beste, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass niemand von uns vollständig gläubig ist, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selber liebt. Deswegen machst du diese Sache. Und du wirst dafür kritisiert. A'udhu billah, möge Allah uns bewahren. Diese Leute haben nicht mal erkannt, dass du mit Barmherzigkeit zu ihnen gekommen bist. Wie die Propheten alaihi wa sallam. Haben sie Geld bekommen für ihre Aufgabe, die sie gemacht haben? Antwort, nein. Sie sagten, in ajliya illa Allah, mein Lohn obliegt nur Allah Azza wa Jal. Ich möchte von euch kein Geld. Obwohl, wallahi al-azim, wenn eine Sache Geld verdienen würde, dann wäre es, dass jemand herausgeholt wird von der Finsternis zum Licht. Denn was willst du mit deinem ganzen Geld, wenn du in die Hölle kommst? Dieses würde wirklich Geld verdienen. Aber die Propheten wollten gar kein Geld. Sie wussten, der beste Lohn ist bei Allah Azza wa Jal. Möge Allah uns den Propheten folgen lassen, liebe Geschwister. Du musst das verstehen. Es gibt Leute, du willst das Übel bei ihnen ändern, sie akzeptieren das nicht. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum. O ihr, die ihr glaubt, kümmert euch um euch selbst. La yadurrukum man dalla idha tadaytum. Niemand kann euch schaden oder euch schadet kein Irrgehender, wenn ihr recht geleitet seid. Bedeutet, wenn du das Gute machst und du gebietest jemand anderen das Gute, er tut es aber nicht, wird er dir schaden, ja oder nein? Er schadet dir nicht. Aber schaut mal, viele verstehen diese Eier so, o ihr, die ihr glaubt, kümmert euch um euch selbst, dass sie jetzt was gar nicht mehr machen, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Abu Bakr radiallahu anhu wa arda, er hat uns diese Eier erklärt. Er sagte, radiallahu anhu wa arda, وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يدي أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. Wenn ihr einen Zalim, einen Unrechttuenden seht, wenn ihr einen Unrechttuenden seht, jemand, der Unrecht begeht, so nehmt ihn an die Hand und wenn ihr das nicht tut, so wird Allah euch allgemein bestrafen für das, was ihr bei ihm unterlassen habt. Jetzt haben wir die Eier verstanden. Das heißt nicht, kümmert euch um euch selbst. Das heißt, lasst l'amr bil-ma'ruf und nahy 'anil munkar, dass ihr aufhört, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Nein. Abu Bakr as-Siddiq hat diese Eier vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört und er wusste, wie die Erklärung dazu ist, liebe Geschwister. Allah azza wa jalla sagt: "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Verflucht wurden die Ungläubigen von den Kindern Israels, Bani Israel, durch die Zunge Dauds, dem Gesandten, dem Propheten und Jesus, der Sohn der Maria, dies, weil sie ungehorsam waren und gegen die Gebote Allahs verstoßen haben. Allah sagt weiter, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Sie hinderten einander nicht daran, die Sünden zu begehen. Übel war das, was sie gemacht haben, sagt Allah Azza wa Jal. Nein. Was bedeutet das? Verflucht wurden die Ungläubigen von den Kindern Israels durch die Zunge Dawuds und Isa. Die haben sie verflucht. Dawud und Isa, alayhi as-salam. Den Sohn der Maria. Warum haben sie verflucht, die Propheten? Weil sie ungehorsam waren, dieses Volk, und gegen die Gebote Allahs verstoßen haben. Noch mehr, sie hinderten einander nicht an den Sünden, die sie begingen. Das bedeutet, jeder hat den anderen sündigen lassen. Und es gibt eine Erklärung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu dieser Eier. Er sagte, Inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israel, kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna'. Der erste Mangel, der erste Fehler, der bei den Kindern Israels auftauchte, war folgendes: Einer von ihnen traf den anderen, der etwas Verbotenes tat, eine Sünde gemacht hat, und er sagte zu ihm, der Rechtschaffene, fürchte Allah und lass diese Handlung. Allah hat dir nicht erlaubt, dieses zu tun. Wie geht es weiter? Thumma yalqahu min al-ghad. Dann traf er ihn am nächsten Tag. فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ. Er sagte, fürchte Allah und lass von dieser Tat ab. Dann traf er ihn am nächsten Tag. In der gleichen Situation, das heißt, in dem diese Person was gemacht hat? Gesündigt hat. Aber diesmal hat er ihm nicht gesagt, fürchte Allah, lass davon ab, sondern er hat mit ihm gegessen und er hat mit ihm getrunken und er hat mit ihm gesessen, als sie dieses taten, das heißt aufgehört haben, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, hat Allah die Herzen von den einen gegen die anderen, wal'iyadu billah, aufgehetzt, liebe Geschwister. Das bedeutet, dass sie uneins geworden sind und angefangen haben, sich gegenseitig zu hassen. Schaut, was Allah gemacht hat. Warum? Weil sie aufgehört haben, sich das Schlechte zu verbieten. Weil sie aufgehört haben, sich das Schlechte zu verbieten. Was ist der Hukum also? Wer ist verpflichtet, das Gute zu gebieten, beziehungsweise das Schlechte zu verbieten? Qala ibn Atiyya, rahimullah ta'ala, ibn Atiyya sagte, وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضٌ لِمَنْ أَطَاقَهُ وَأَمِنَ الضَّرَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَعَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ خَافَ فَيُنْكِرْ بِقَلْبِهِ وَيَجْهُرْ ذَا الْمُنْكَرِ وَلَا يُخَالِطُهُ. Es gibt einen Ijma, dass es verpflichtend ist, für denjenigen das Schlechte zu verbieten, wenn man dazu in der Lage ist. Klammer auf. Und er durch diese Handlung keinen schlimmeren Schaden für sich und die anderen Muslime zu befürchten hat. Erinnert euch an das Beispiel mit den Ahbash und dass du verhindern willst, dass sie an diesem Tag Bid'ah machen. Was haben wir gesagt? Es wird an diesem Tag eine zweite Janaza stattfinden. Das heißt, in so einem Fall dürftest du das Gute gebieten bzw. das Schlechte verbieten? Nicht mit der und auch nicht mit der. Aber was wäre hier deine Aufgabe? Mit dem Herzen. Und passt auf, einer denkt jetzt vielleicht, was ist jetzt besonders an dem Herzen? Wenn du auch anfängst, dieses in deinem Herzen zu akzeptieren, was wird passieren mit dir nach einer Zeit? Du wirst selber so wie die anderen. Sag. Sehen wir das hier oder nicht? Wir sind doch Zeitzeugen hier in diesem Land, liebe Geschwister. So oft du das Schlechte siehst, und dann auch irgendwann nicht mehr dieses verbietest, dann siehst du, was mit deinem Herz passiert. Es ist so, als ob du diese Sache gar nicht mehr so schlimm findest. Aber bei Allah ist diese Sache gewaltig. Teil. Was passiert, wenn wir das Übel nicht ändern, was wir sehen? Wir sollten wissen, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal, er bestraft nicht die Allgemeinheit, das bedeutet das ganze Volk, für einige Leute unter ihnen, die Schlechtes tun. Wir sind ein Volk Unter diesem Volk gibt es Leute, die das Schlechte machen. Und es ist die Mehrheit. Und es gibt aber andere, die diese, die schlecht sind, zum Guten rufen. Mafhum, die Situation? Okay. In so einer Situation wird Allah die Allgemeinheit nicht bestrafen. Aber, und das sind die Worte des Propheten Muhammad, wenn du auch dieses aufhörst zu tun, das heißt, das Schlechte zu verbieten, und es kümmert dich nicht mehr, dass diese Leute das Schlechte machen, das bedeutet mit anderen Worten, du schweigst dazu, dann wird Allah Azza wa Jalla das gesamte Volk vernichten mit dir zusammen. Obwohl du die Sünde nicht gemacht hast. Habt ihr das verstanden? Ab wann bestraft Allah alle? Ab wann bestraft Allah Azza wa Jalla alle? Amen. Wenn jeder das akzeptiert und keiner warnt mehr davor. Richtig. Wenn wir alle schweigen über das Übel, dann wird Allah Azza wa Jalla uns alle vernichten. Das sind die Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und Allah Azza wa Jal, er sagt uns auch in Surah Al-Ma'idah, soll ich euch über die berichten, deren Lohn bei Allah noch schlimmer ist als das. Jetzt sagt Allah Azza wa Jal uns etwas über Leute, mit denen er etwas Bestimmtes gemacht hat. Allah hat sie bestraft. Aber nicht eine normale Strafe, wie wir uns das vorstellen. Er sagt, Subhana Allah Azza wa Jal, es sind die, die Allah verflucht hat. Erste Strafe. Fluch Allahs, schlimm oder nicht? Schlimm. Und auf die er zornig ist, zweite Strafe. Denn wenn Allah Azza wa Jal dich in das Höllenfeuer eingehen lässt, ist das eine Sache. Aber Allah lässt dich in das Höllenfeuer eingehen und er ist zusätzlich noch zornig auf dich. Was denkst du? Ist die Strafe schlimmer oder leichter? Schlimmer oder leichter? Schlimmer. Und Allah Azza wa Jalla sagt uns, aus denen er Affen, Schweine und Götzendiener gemacht hat, diese befinden sich in einer noch schlimmeren Lage und sind noch weiter vom rechten Weg abgewandt. Was meint diese Aya? Diese Aya spricht über eine Begebenheit, die sich mit Bani Israel ereignet hat. Ibn Abbas radiallahu anh, er sagt, liebe Geschwister, diese Überlieferung von Ibn Abbas ist bei Ibn Kathir rahimullah ta'ala aufgeführt. Allah Azza wa Jal ersetzte für das Volk Israel den Tag als besonderen Tag ein, den er für euch als besonderen Tag eingesetzt hat. Welchen Tag haben wir als Feiertag bekommen, die Muslime? Al-Jumu'ah. Das bedeutet den Freitag. Dieser Tag war ursprünglich für wen? Für wen? Der Bruder mit dem Kuscheltier. Ja. Für Bani Israel. Schmeiß das weg, rede bis einen Mann, lass es. Schmeiß das weg. Schon bist du mit Kirsch und dir? Sag jetzt keinen Namen. Da eben. Mit Anas hättest du jetzt ein Problem gehabt, wenn er gewählt. Nein, Barakallahu fiek. Uns geht's allen gut, Alhamdulillah. Ursprünglich hat Allah Azza wa Jal uns den Jum'a gegeben. Den Jum'a. Afan, Bani Israel. Sie haben den Jum'a bekommen ursprünglich. Aber sie wollten ihn nicht und sie wollten den Samstag haben. Schaut mal, subhanallah. Verbrechen oder nicht? Verbrechen. Allah schenkt dir einen Tag. Lasst uns mal überlegen. Wer waren die Ersten, die da waren auf der Welt, wenn wir das chronologisch betrachten, geschichtlich? Bani Israel. Oder die Anhänger von Jesus oder die Anhänger von Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Wer waren die Ersten? Bani Israel. Die sollten den Freitag bekommen. Sie wollten nicht, die haben jetzt den Samstag bekommen. Ihr wisst, der Feiertag bei den Juden ist der Samstag. Die Juden sind ein Stamm von Bani Israel. Ein Stamm von ihnen. Okay. Allah Azza wa Jal wollte ursprünglich Bani Israel den Freitag geben. Haben sie nicht gewollt, so haben sie den Samstag bekommen. Sie waren die ersten Leute. Nach ihnen kamen die Anhänger von Isa a.s. Die Christen haben welchen Feiertag? Den Sonntag. Obwohl wir als letzte Umma gekommen sind, haben wir den Freitag bekommen. Wir wurden vor allen bevorzugt. Wenn Allah dich ehren will, dann ehrt er dich. Obwohl die anderen vor uns da waren, haben wir den Tag vor ihnen bekommen. Subhanallah al-Azim. Schaut mal. Allah wollte ihnen den Freitag geben, sie wollten nicht, dann haben sie auf den Samstag beharrt. Als Allah Azza wa Jal gesehen hat, dass diese Leute undankbar sind, schaut, was er mit ihnen gemacht hat. Und die Völker damals, die haben, das bedeutet Bani Israel, die haben viel vom Fischfang gelebt. Vom Fischfang. Was hat Allah Azza wa Jal mit ihnen gemacht? Er hat sie auf eine gewaltige Art und Weise geprüft. Schaut mal. In der Woche, da durften sie ja fangen, weil das war nicht ihr Feiertag. In der Woche verschwanden die Fische so weit in das Meer hinein, dass sie sie nicht gesehen haben. Aber am Samstag hat Allah die Fische so weit hervorkommen lassen, dass diese schon ihre Köpfe erhoben haben, als ob sie sagen wollen, fang mich. Die waren praktisch eine Handspanne weiter von ihm entfernt. Dann wieder in der Woche sind die Fische weit reingegangen. Bani Israel, die haben gelitten darunter. Die haben gesagt, es geht nicht. Wir wollen diese Fische fangen. Wir leben vom Fischfang. Also was machte einer von ihnen? Er nahm am Samstag einen Fisch fest. Dann hat er ihn angebunden. Das heißt, er ist im Wasser geblieben. Aber er hat ihn auch am Festland angebunden. Und dann hat er ihn am Sonntag sozusagen kassiert. Gefangen. Tricks von Bani Israel. Er hat gesagt, ich habe ihn nicht am Samstag gefangen, sondern am Sonntag. Was hat er aber am Samstag tatsächlich gemacht? Den Köder ausgelegt. Aber hier ein klarer, sicherer Köder. Bis er dieses ein paar Mal machte, dann sahen andere ihn und die wollten es nicht auf sich sitzen lassen. Also sind sie ihm gefolgt. Noch weiter. Dann fingen an, manche die Fische auf dem Marktplatz zu verkaufen. Öffentlich. Öffentlich, liebe Geschwister. Und es ging so weiter, bis die Sache unter der Gesellschaft verbreitet war, außer einigen wenigen, die ihnen gesagt haben, fürchtet Allah und lasst dieses, denn sonst werdet ihr von Allah Azza wa Jal für diese Handlung bestrafen. Tayyib. Ibn Abbas, er sagt weiter. Als dies so weiterging, kam es eines Morgens so, dass diese übrig gebliebene Gruppe, die ihnen gesagt haben, fürchtet Allah, in ihren Gebetshäusern und Treffpunkten auf einmal diejenigen vermisst haben, die jetzt das Übel gemacht haben. Also haben sie überlegt, was ist mit diesen Leuten passiert? Sie sind nicht mehr da, sie sind nicht mehr in den Gebetshäusern. Also gingen sie zu ihnen in die Häuser. Sie gingen zu ihren Häusern und haben gesehen, dass diese Häuser verschlossen waren. Bewohner dieser Häuser waren in der Nacht ins Haus gegangen und hatten das Haus hinter sich verschlossen. Wie man halt sein Haus verschließt. Und waren in diesem verschlossenen Haus zu Affen geworden. Ibn Abbas sagt, man erkannte die entsprechenden Männer, Frauen und Jungleute persönlich, obwohl sie zu Affen gemacht wurden. Allahu Akbar, schaut mal, subhanallah al-Azim, obwohl sie zu Affen verwandelt wurden, haben die Leute sie trotzdem erkannt. Strafe von Allah, ewallah. Strafe von Allah, Azza wa Jal, liebe Geschwister. Ibn Abbas sagt weiter, wenn es nicht so wäre, wie Allah es im Koran erwähnt hat, nämlich, dass er diejenigen rettet, die das Schlechte untersagen, hätten wir gesagt, dass er alle von ihnen vernichtet hätte. Mafhum? Das ist die Stadt, über die Allah Azza wa Jal hier im Koran berichtet wurde. Das heißt, es gab drei Drittel vom Volk. Ein Drittel hat das Üble begangen. Die anderen haben ihnen gesagt, fürchtet Allah und lasst dieses. Und ein Drittel, sie haben nichts gesagt, aber auch die Sünde nicht getan. Aber wir haben gesagt, liebe Geschwister, wenn du schweigst über das Übel, dann wirst du in dieser Strafe mit einbezogen. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Aber jeder sollte wissen, wenn er das Übel verhindern möchte, und jeder soll das tun nach seiner Möglichkeit. Verpflichtend ist es für uns alle. Aber je mehr Wissen du hast und je mehr Kraft und Macht du hast, umso mehr kannst du vom Übel beseitigen. Aber es gibt Bedingungen, wenn wir das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, liebe Geschwister. Sufyan al-Thawri rahimullah ta'ala sagt, wie Ibn Rajab al-Hanbali rahimullah ta'ala berichtete, لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث. Niemand sollte das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, wenn er nicht drei Eigenschaften hat. Raqiqun bima ya'mur, dass er sanft ist mit dem, was er befiehlt, wa raqiqun bima yanha, und dass er sanftmütig ist in dem, was er verbietet, 'adlun bima ya'mur, dass er gerecht ist, wenn er etwas befiehlt, 'adlun bima yanha, und dass er ebenfalls gerecht ist, wenn er eine Sache verbietet, 'alimun bima ya'mur. Er sollte Wissen darüber haben, wenn er etwas Gutes gebietet, wa'alimun bima yanha, und er sollte Wissen darüber haben, wenn er etwas verbietet. Mafum? Drei Eigenschaften sollte er haben. Nochmal, welche? Tuhan? Er sollte Wissen über diese Sache haben? Gerecht sein. Gerecht sein und? Sanftmütig sein. Beim Gebieten und beim Verbieten. Na, Allah Azza wa Jal schickte Musa und Harun zu wen? Zu Fir'aun. Und er sagte, idhaba ila Fir'aun, innahu tagha. Geht ihr beide, o Harun und Musa, zu Fir'aun, denn er hat die Grenzen überschritten. Tagha, wenn wir über Tagut sprechen, das ist jemand, der die Grenzen überschritten hat. Und Allah Azza wa Jal sagt, er hat die Grenzen Allahs überschritten. Was sagt Allah Azza wa Jal zu ihnen? Wa qula lahu qawla Leina. Und spricht zu ihm, was? Sanfte Worte. Allahu Akbar. Zu wem? Zu Fir'aun, der größte Kafir. Warum? Weil sie so das Übel verändern sollen. Aber das Gespräch mit Musa a.s. ist nicht die ganze Zeit so geblieben, immer sanft, sanft, sanft. Später hat Musa a.s. mit ihm anders geredet. Deswegen sagen die Gelehrten, das Erste, was du machen sollst, wenn du mit einer Person redest, du solltest es auf welche Weise machen? Auf die sanfte Art. Am Anfang, du redest sanft. Und beim zweiten Mal. Und beim dritten Mal. Aber manchmal kannst du auch härter mit dieser Person reden. Wenn du siehst, diese Person ist Anid. Was bedeutet Anid? Dickköpfig, sturköpfig. Dann kannst du auch anders mit ihnen reden. Aber was auch immer du tust, wenn du ein Übel verhinderst, dann musst du darüber Klarheit haben, dass wenn du ein Übel verhinderst, dass nicht ein schlimmeres Übel entsteht. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, er sagt in seinem wundervollen Werk, Ilam al-Muwaqqi'in, er sagt, فَإِذَا كَانَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرَ فَإِذَا كَانَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ يَسْتَلْزِمْ مَا هُوَ أَنْكَرُ مِنْ وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكارها. Wenn man eine Sache verbietet, aber der Schaden ist gewaltiger, nachdem du es verboten hast, als das, was ursprünglich war, dann ist das nicht erlaubt für dich, selbst wenn Allah und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Sache hassen. Allahu Akbar. Ein Beispiel. Deine Tochter zieht nicht den Hijab an. Okay? Oder deine Schwester, je nachdem, wie du willst. Du gehst zu ihr hin und du redest mit ihr. Auf einmal fängst du an, sie zu schlagen. Weil du auch noch erfahren hast, sie hat einen Freund. Ich meine, diese Situation, über die ich euch gerade berichte, das ist ganz normal, ja, in den heutigen muslimischen Haushalten. Weil das Mädchen lebt, wie es will, der Junge lebt, wie er will, und später wollen die Eltern Grenzen setzen. Das ist katastrophal. Die Erziehung fängt von klein an. Die Erziehung fängt in den jungen Jahren an, liebe Geschwister. Auf jeden Fall. Deine Schwester, sie trägt kein Hijab und sie hat einen Freund und du hörst, die geht auch in die Disco. Machen wir mal das Komplettprogramm. Ist auch normal hier in diesem Land. Auf jeden Fall. Jetzt kommst du und schlägst sie richtig zusammen, so dass sie alle Farben im Gesicht hat. Danke. Was wird sie machen? Antwort. Was wird sie machen? Na. Zum Jugendamt gehen? Okay, das ist schon ein harter Fall, obwohl das bringt man auch schon bei. Was wird sie machen? In der Regel. Bitte? Jetzt, die wird ab. Von zu Hause. Wir haben sogar von Fällen gehört, da kam das Mädchen mit der Polizei zu ihrem Hause und hat ihre Sachen abgeholt. Mit der Polizei. Machen wir. Möge Allah uns Muslime recht leiten. Jetzt hast du ein Übel an ihr gesehen. Sie hat kein Hijab. Und sie hat, liebe Geschwister, einen Freund. Und jetzt hat sie keine Zähne mehr, weil Susi geschlagen hat. Okay? Jetzt hat sie das Haus verlassen. Frage, was ist jetzt passiert? Jetzt, wo sie das Haus verlassen hat, wird sie schlimmer oder besser werden? Schlimmer. Schlimmer oder viel schlimmer? Viel schlimmer. Jetzt wird sie nicht nur einen Freund haben, sondern vielleicht Mutter drei oder fünf. Deine Frage, ist das erlaubt in dieser Situation oder hast du dich selber sündhaft gemacht? Benjamin? Du hast dich selbst zum Sünder erklärt bei dieser Sache. Weil das Übel, was danach passiert ist, ist noch schlimmer als das Übel vorher. Solange sie in deinem Haus lebt, dann hört sie ja noch ein bisschen Koran. Sie hört ja noch eine Ermahnung. Aber was wird sie jetzt hören in einer WG mit sechs geschminkten Mädchen? Leila, lass mal, geh mal zu diesem Jungen, der ist so süß. Geh mal mit ihm, der schenkt dir auch einen Milchshake. So was wird sie hören, richtig? Nein. Das heißt, sie ist jetzt in einem Umfeld, wo sie nur Kuffer und das Übelste aller Sünden lernt. Bei dir war es nicht so. Es hätte sein können, dass Allah Azzawajal sie an einem Tag Krieg geleitet hätte. Das heißt, das, was du gemacht hast, ist übler als das, was vorher war. Sagt man, wie soll ich das ertragen, wenn meine Schwester sowas macht? Ich bin mit dir. Aber das hat ja Gründe, warum sie so ist, oder? Hat das Gründe oder nicht? Nein, natürlich. Ich meine, warum hast du ihr nicht früher gesagt, dass sie diese Kleidung nicht tragen darf? Warum hast du sie nicht früher daran erinnert, dass sie zu Allah Azzawajal zurückkehrt? Warum hast du sie nicht früher daran erinnert, dass sie befragt wird im Grab über das, was sie in dieser Dunya gemacht hat? Warum hast du ihr nicht gesagt, dass sie vor Allah Azzawajal stehen wird? Warum? Ja, nichts ja. Das war die Ursache. Und jetzt musst du diese Ursache auspacken, indem du manchmal auf deine Zähne beißen musst, dass sie so geworden ist. Niemand liebt so eine Situation. Aber Fakt ist, wenn du sie schlägst, wenn du ihr etwas Übles antust, dann wird sie abhauen von zu Hause. Und wer nimmt sie gerne mit offenen Händen an? Ja? Alles schwarze Albuma, die Eule. Richtig? Die wartet ja nur auf so einen Fall, dass sie die Leute von den muslimischen Familien trennen können. Subhanallah, warum kommt Alice Schwarzer nicht, wenn eine Schwester von uns keinen Arbeitsplatz bekommt? Die ist doch so feministisch. Sind das keine Frauen mit Kopftuch, die keine Arbeit bekommen? Warum hilft sie ihnen nicht? Nein, Alice Schwarzer Albuma, die kommt nur, wenn sie die Chance hat, deine Religion zu zerstören. So ist die Sache. Das ist Fakt, liebe Geschwister. Du weißt ganz genau, wenn du das mit deiner Schwester machst, dann wird sie vom Hause weggehen und sie wird mit der Polizei wiederkommen oder sie wird noch schlimmer werden. Das ist Fakt. Also, wie können wir uns verhelfen? Das Beste ist, dass du Dua machst. Allah hat Schlimmere als diese Person richtig geleitet. Sag. Ja oder nein? Nein. Was sollst du machen? Das schmerzt dich richtig. Aber Nuh alayhi salam, hat er nicht einen Sohn gehabt, der ein Kafir war? Antwort. Wer sagt, Nuh alayhi salam hat seinem Sohn kein Tauhid beigebracht? Wer sagt das? Sagt das jemand? Niemand. Aber Allah azawajal hat diesen Jungen in die Irre gehen lassen. Bis Allah azawajal zu Nuh alayhi salam gesagt hat, huwa laysa min ahlik. Er gehört nicht zu deiner Familie. Er hat zwar dasselbe Blut wie du, aber die Religion von dir, O Nuh alayhi salam, und die Religion deines Sohnes sind zwei verschiedene Religionen. Sie werden niemals zusammenpassen. Er gehört nicht zu dir, sagte er zu Nuh alayhi salam. Die Frau von Lut alayhi salam, Verräterin oder nicht? Ja oder nein? Die Frau von Nuh alayhi salam, Verräterin, ja oder nein? Schaut mal, seine Frau Verräterin und sein Sohn. Und deswegen sagten manche Tafsir-Gelehrte, weil auch die Frau von Nuh alayhi salam Verräterin war, so ist auch der Sohn ein Verräter geworden. So ist die Sache. Allah hat sie damit geprüft. Und Allah kann dich auch mit einer Frau prüfen, die vielleicht, liebe Geschwister, etwas tut, was sehr übel ist. Aber lasst uns auch eine Sache verstehen. Mal angenommen, du bist verheiratet mit einer Frau, die macht Ridda, die verlässt den Islam. Sagst du dann, ich bleibe auch mit ihr zusammen? Ja? Nein, nein. Die Sache ist hier, nicht, dass du sagst, ja, wenn sie rausgeht aus meinem Haus, dann wird es vielleicht noch schlimmer. Habibi, eine Sache, es gibt nichts mehr Schlimmeres als Ridda. Die hat schon den Bonus aller Bonus erreicht. Ja, wenn es ein Spielautomat wäre, dann würde die Spitze 1000 Mal klicken. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Das hat sie erreicht. Das hat sie erreicht. Bedeutet, wenn so eine Frau Rinder macht, nicht mehr Assalamu alaikum, sondern tschüss. Tschüss. Dann hat sich die Sache erledigt. Ich so sag's ja nicht, dass sie noch schlimmer wird. Deswegen lasst uns die Sache richtig verstehen, liebe Geschwister. Wir reden immer über normale Zustände und dann über Extremfälle. Na? Und daher sollten wir verstehen. Erstmal, es gibt drei Situationen, wenn es ein Übel ist, wie wir es ändern. Nochmal mit der Hand oder? Mal andere. Na? Mit der Zunge oder? Oder im Herzen. Je nach Situation. Du musst das abwiegen. Du musst das abwiegen. Und den Schaden berechnen. Für dich und für die anderen Muslime. Na, auch kann es sein, dass du zum Beispiel draußen unterwegs bist, in der U-Bahn. So, jetzt gehen 6 Jugendliche auf eine Person los und schlagen ihn richtig zusammen. Und die haben Messer und alles drum und dran. Hier brauchst du nicht den Rambo zu spielen. Die haben die Messer nicht rausgeholt, damit sie dir die Zeit gibt. Okay? Sondern die haben was vor. Hier kannst du aber Hilfe rufen. Damit hilfst du in diesem Fall. Deswegen, das ist immer abhängig von der Situation. Teil. Die Wahrheit sagen, ihr hört uns, wir reden gegen Ahlul Bidah. Und wir reden gegen die Leute, die Sunna hassen, obwohl sie das nicht sagen. Na, das gehört zum Amr bil Ma'ruf. Natürlich. Es kann sein, dass wir manchmal eine Khutbah machen und dann sagen wir etwas zum Beispiel über die Schia oder über die Alawiya oder über andere. Dann kann daraus ein Problem entstehen, richtig? Alhamdulillah, ist bis jetzt noch nicht passiert. Wir setzen immer in der ersten Reihe die Brüder, die den breitesten Rücken haben. Aber die kommen ja auch nicht mehr. Das heißt, es kann manchmal Situationen geben, wo es zu Problemen kommen kann, richtig. Aber du kannst abschätzen, hier in diesem Falle ist die Gemeinschaft stärker als diejenigen, die auf dem Irrweg sind. Richtig? Ja, nicht, dass du hier sagst auch, nee, zu allem nee. Nee, das geht nicht. Sondern manchmal musst du auch etwas in Kauf nehmen können. Vor allen Dingen, wenn es um was geht, um deine Religion. Diese drei Zustände haben wir. Wenn wir aufhören, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, dann wird Allah Azza wa Jal uns genauso bestrafen wie diejenigen, die dieses gemacht haben. Also, was ist unsere Aufgabe? Nach bester Aufgabe, nach bestem Wissen und Gewissen, die Leute davon abzuhalten, dass sie das Schlechte machen. Und wir haben das erklärt, wie das alles zustatten geht, liebe Geschwister, dass du als Muslim weißt, das Übel, was vor dir ist, mindestens musst du es im Herzen lassen. Aber bestens, wenn du es verhindern kannst, mit der Hand, so ist das, was wir, Wallahu ta'ala ala wa ala, von den Leuten der Ahlus Sunnah wal Jama'ah, möge Allah azza wa jalla uns nur auf diese Gruppe befestigen, so dass wir nur diese Grundlagen lernen von ihnen. Und ist uns egal, ob wir von Leuten kritisiert werden oder nicht, die einen anderen Weg haben, wie Takfiris, wie Khawarij und so. Ist uns egal, weil wir haben einen Weg. Dieser Weg ist ein gerader Weg. Wir sagen, was Allah Azza wa Jalla sagt, wir sagen, was der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt und was die anderen sagen, interessiert uns nicht. Weil ihre Stimme, ihr Verhalten ist nicht das, was Allah Azza wa Jalla will. Na, und daher lasst uns immer der Wahrheit folgen, liebe Geschwister, auch wenn wir von den Leuten kritisiert werden. Aber sie werden sehen am Tage der Auferstehung, ob sie recht hatten oder nicht. Alhamdulillah, ich habe ein ganz ruhiges Gewissen bezüglich meiner Religion. Denn Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal lässt uns von Leuten die Religion lernen, die Allah Azza wa Jal fürchten und die das Beste in dieser Religion veranstalten. Möge Allah Azza wa Jal uns ihnen nachfolgen lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.